anging und auch das Geld, was für das Militär ausgegeben worden ist. Frankreich hat sich dem in letzter Zeit angenähert. Es war so ungefähr ein Gleichgewicht, was die militärische Stärke angeht zwischen Frankreich, Großbritannien, und in der Zwischenzeit rückt hier Deutschland eben auch auf. Das heißt, sobald Deutschland tatsächlich dieses 2%-Ziel umsetzt, ist es klar, dass Deutschland an Großbritannien und Frankreich vorbeizieht. Was in den beiden Ländern nicht gerade positiv diskutiert wird. Also nur ein kleiner Nebenaspekt, dass diese Forderung, dass Deutschland 2% ausgibt, seines Bruttoinlandsproduktes zwar in den USA stark erhoben wird, aber von Frankreich und Großbritannien keineswegs so stark, weil dort ohnehin schon die ökonomische Dominanz Deutschlands als ein Problem erlebt wird. Wenn da zusätzlich noch eine militärische Dominanz kommt, dann ist das auch innenpolitisch in beiden Ländern sehr schwierig. Wo wir gerade auch eine sehr enge Verquickung haben, die mich historisch auch an sehr unselige Zeiten erinnert, ist die Zusammenarbeit zwischen deutschem Militär und den Staaten im Baltikum, wo es in der Zwischenzeit deutsche Soldaten gibt, die dauerhaft im Baltikum stationiert sind. Und insgesamt gibt es eine sehr starke militärpolitische Einflussnahme Deutschlands im Baltikum durch Patrouillen von Eurofightern und so weiter und so fort. Also es gibt eine immer stärkere militärpolitische Dominanz dieses Deutschlands, die zum Teil erwünscht ist, aber zum Teil eben auch Ängste auslöst und aus meiner Sicht durchaus zu Recht auch Ängste auslöst. Mhm. Sind sonst noch Themen, die dort besprochen werden in Brüssel bei diesem NATO-Gipfel, die ja auch Anlass zum Protest dann geben natürlich? Ein Punkt, der noch sehr diffus ist, der aber unglaublich spannend ist, ist, dass vor allem von Seiten der US-Administration gefordert wird, dass es nicht nur im Bereich mehr Ausgaben fürs Militär sich etwas ändern muss, sondern sie fordern von ihren, vor allem von den deutschen Alliierten, mehr Commitment, also mehr Engagement auch bei der Beteiligung an Militäreinsätzen. Also was nichts anderes bedeutet als noch mehr deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen, in Kriegseinsätzen, in Besatzungseinsätzen. Ich hoffe sehr, dass es da keine Zusagen geben wird, aber die Forderung steht im Raum und das wird auf jeden Fall diskutiert werden. Aber was ich großartig finde, ist, dass sich relativ viele Menschen, ich habe ja die Demonstration schon erwähnt, die wird es am 24. Mai geben, angekündigt haben für die Demonstration. Aber es wird auch ein Friedenscamp geben, schon ab dem 21. Mai, wo diverse Aktionen, auch spontane Aktionen des zivilen Ungehorsams und sonstige kreative Dinge vorbereitet werden. Und das ist so, dass es vier thematische Achsen gibt für die Demonstrationen und Proteste. Das eine ist natürlich Frieden. Logischerweise. Das nächste ist aber auch gegen Sexismus und Rassismus, was einfach ein wichtiger Punkt ist, da durch diese sehr nationalistischen Debatten, nicht nur in den USA, auch gerade in Europa, dass durch diese Debatten das Klima unglaublich vergiftet ist und deswegen antirassistischer Schwerpunkt, denke ich, die Selbstverständlichkeit sein muss und eben auch ist für die Proteste. Und dazu wird als dritter Schwerpunkt darüber diskutiert werden, was ist notwendig im Bereich der Wirtschaftspolitik und der Sozialpolitik, also eine starke Kritik der Prioritäten der Ausgaben. Und als letzter Punkt die Frage von Umwelt- und Klimapolitik, auch im Kontext globaler Gerechtigkeit. Also im Sinne von, der Norden verpestet das Klima und der Süden hat Dürre und Hungerkatastrophen auf der einen Seite und Hochwasser auf der anderen Seite als Ergebnis des Klimawandels. Das heißt, diese Achsen, also gegen Sexismus und Rassismus, für Frieden statt NATO, für eine andere Ökonomie, für Sozialpolitik, für Umwelt- und Klimapolitik, die sozialverträglich ist, all das sind so Punkte, die auf der Tagesordnung stehen, die inhaltlich untermauert werden und die übrigens dann auch in dem Gegengipfel der Friedensbewegung, der am 25. Mai ist, zur Sprache kommen werden. Deswegen denke ich, dass da ein ganz guter Strauß an Protestaktionen vorbereitet wird. Für diejenigen, die das übrigens interessiert, man findet Informationen im Internet unter No to NATO, alles als ein Wort, einfach in irgendeine Suchmaschine der Wahl eingeben und man landet auf der richtigen Seite. No to war, no to NATO. Und ich hoffe einfach, viele vor Ort zu sehen bei den Protesten. Ich denke, es ist notwendig angesichts der Dinge, die von dem NATO-Gipfel ausgehen sollen, als Signal, dass wir auch ein klares Gegensignal machen. Wie ist eigentlich die Situation für Proteste in Belgien, da in Brüssel so eine Art von Ausnahmezustand nach diesen Bombenanschlägen verhängt wurde. Wobei da ja in der EU der Belgien nicht das einzige Land ist, sondern in Frankreich das ja auch so war und in der Türkei sowieso noch so ist, was ja auch ein NATO-Staat wäre. Wie sieht da eigentlich gerade die Situation aus? Also es wird die Proteste auf jeden Fall geben. Wo sie genau stattfinden können, ist tatsächlich noch offen. Wer gerade in der Innenstadt, und in der Innenstadt soll ja auch der NATO-Gipfel sein, weil die NATO übrigens, das hatte ich vergessen zu erwähnen, auch ihr neues Hauptquartier in diesem Kontext formell einweiht, und das ist mittendrin in der Stadt. Und wie du schon korrekt gesagt hast, dieses Brüssel ist in Ausnahmezustand, was bedeutet, dass man an jedem wesentlichen Knotenpunkt nicht nur Polizei, sondern auch Militär mit Maschinengewehren, zum Teil mit gepanzerten Fahrzeugen und Ähnlichem sieht, die massiv erweiterte Befugnisse haben, also alles im Zuge des sogenannten Kampfes gegen den Terror, der garantiert niemand sicherer macht, aber der eben Stärke signalisiert und Stärke zeigen soll und auch einschüchtern soll. Das heißt, man muss damit rechnen, dass relativ viel sogenannte Sicherheitskräfte zu sehen sein werden. Erfahrungsgemäß kann man in Brüssel aber trotzdem immer demonstrieren. Die Frage wird nur sein, wo. Das könnte nicht ganz einfach werden, aber die Proteste werden auf jeden Fall stattfinden können. Ich halte die Entsendung von Militär, um innere Sicherheit herzustellen, für etwas komplett Absurdes und Widersinniges, weil das ist ein Zeichen von antidemokratischem Vorgehen sondergleichen, weil natürlich es eine einschüchternde Wirkung hat, wenn man Soldaten an jeder Ecke hat, die bis an die Zähne bewaffnet sind und die diese Waffen auch einsetzen könnten. Ich hoffe trotzdem, dass sich die Menschen nicht einschüchtern lassen und zu den Protesten kommen. Aber was ja auch hieße andererseits, dass zivilgesellschaftlicher Protest jetzt in Brüssel genau am richtigen Ort ist eigentlich. Auf jeden Fall. Und online findet ihr Informationen zum NATO-Gipfel in Brüssel vom 24. bis 25. Mai unter no-to-nato.org oder unter stopnato2017.org. Von dem NATO-Gipfel in Brüssel kommen wir nun zur G20-Afrika-Konferenz am 12. und 13. Juni. Und hier berichtet uns Mari genaueres. Es gibt ja jetzt ja mehrere so Präsidentschaften, die Bundesregierung innehat. So sind zum Beispiel diese G20-Vorsitz, den hat die Bundesregierung, und sie hat erklärt, dass ihr Hauptthema Afrika sein soll und dass sie hier einen Marshallplan machen möchte. Was lässt sich denn da aus Sicht der Informationsstelle Militarisierung zu sagen? Also sagen wir mal so, dass man Afrika im Rahmen von diesen G7, G8, G20 Gipfeln irgendwie zum Thema macht, ist jetzt überhaupt nichts Neues. Einerseits, und dass man auf der anderen Seite große Initiativen startet, die jetzt sozusagen endlich mal die positive Entwicklung Afrikas voranbringen sollen, ist so gesehen auch nichts Neues. Beides sind, glaube ich,